Am Jahwehtage 10.2.1908, das ist Quersumme 30, hatten bereits die Freimaurer Portugals, geführt von dem Hochgradbruder Magalhães de Lima, der sich als Nachfolger Bruder Mazzinis ansah und zu den berüchtigtsten Hochgradbrüdern des 33. Grads gehört, den König und Kronprinzen von Portugal ermordet und am Jahwehtage, dem 5.10.1910, den letzten König vertrieben. Das ist die Quersumme 35. Sie ist nicht so günstig wie die vorstehende Zahl. Die Verbrechen sind denn auch verschiedene. Portugal wurde Republik und unter dem Jubel der Bruderkette von den Hochgrad-Freimaurern regiert. Am Jahwehtage, dem 12.02.1911, verkündete in Brüssel stolz Bruder Fournemont seinen lauschenden Brüdern, Zitat, »In wenigen Stunden war der Thron gestürzt, das Volk triumphierte«, Zitat Ende. Gemeint ist natürlich das jüdische Volk. Zitat, »Die Republik war erklärt, aber wir waren die Wissenden. Wir kannten die wunderbare Organisation unserer portugiesischen Brüder. Wir besaßen das Geheimnis dieses glorreichen Ereignisses«, Zitat Ende. Man könnte glauben, diese Worte nach dem 9. November 1918 von irgendeinem Großbeamten der freimaurerischen Großmächte in Frankreich über die Revolution in Deutschland gesprochen wären. In Spanien hatte sich die Freimaurerei weiter eingenistet, im gleichen Maße auch in dem spanischen Südamerika, doch hielt sich in Spanien die Monarchie. Inzwischen hatte auch in der Türkei die freimaurerische, jungtürkische Bewegung, die ganz unter dem Einfluss des Großorients in Frankreich stand, erfolgreich gearbeitet. Der Sultan wurde schon 1909 seiner Macht entkleidet. Ein anderer übernahm das Kalifat. Der abgesetzte Sultan, stets in Sorge gehalten vor Revolution und Attentaten, hatte das Heerwesen der Türkei vollständig verfallen lassen. Die militärische und revolutionäre Schwächung des Staates wurde 1911 in Bruderliebe im Sinne Mazzinis durch den Großorient von Italien zu einem frevelhaften Angriff Italiens auf die Türkei ausgenutzt. Es entwickelten sich bis 1913 im Anschluss an den türkisch-italienischen Krieg auf dem Balkan, der Erste und Zweite Balkankrieg, unter der Vormundschaft des freimaurerischen Panslavismus. Die Türkei war entscheidend geschwächt. Von ihr schien für den beschlossenen Weltkrieg nichts mehr zu besorgen zu sein, doch die jungtürkischen freimaurerischen Führer hatten erlebt, was es für ein Volk heißt, nach Weisungen der unsichtbaren Väter zu handeln. Die anderen Balkanstaaten, vor allem Serbien, Bulgarien, Rumänien und Griechenland, waren gestärkt. Serbien war dazu noch gesagt worden, dass ein größerer Machtzuwachs bald in anderer Richtung liegen werde. Bulgarien war indessen doch enttäuscht. Der Panslawismus hatte eben auf Seiten Serbiens gestanden, das bald wichtige Dienste leisten sollte. Das rumänische Volk fühlte sich nicht befriedigt und durch Österreich-Ungarn benachteiligt. Die Zugehörigkeit Rumäniens zum Bunde der Mittelmächte war ernstlich in Frage gestellt, zumal auch dort der Jude und die Freimaurer dauernd Fortschritte machte. Träger des Bündnisgedankens blieb allein der König und eine kleine Gruppe Rumänen umstürzter. Auch in Griechenland war es der König, der dem Willen der unsichtbaren Väter und der von dem Juden Venizelos geführten freimaurerischen Politik widerstrebte. Der nordischen Staaten und Holland waren sich die Brüder Freimaurer sicher. Sie würden ihre Blutsbrüder, die Deutschen, in ihrem Freiheitsringen, das auch für sie geführt wurde, allein lassen. Im fernen Osten, in China, wurde durch freimaurerische Revolution des Bruders Sun Yun Sen das Kaisertum 1912 gestürzt. Am Jahwehtage, den 01.01.1912, mit der Quersumme 15 und wieder besonders heilig, trat er sein Amt als Präsident der Republik Nanking an. Am Jahwehtage, dem 12.02.1912, wurde ganz China zu einer Republik erklärt. Selbst in Japan gewann die Freimaurerei Boden, und zwar namentlich im diplomatischen Dienst. Vorsichtig arbeiteten die unsichtbaren Väter noch an anderen Richtungen. Der beschlossene Weltkrieg, der Deutschland und Österreich-Ungarn zerschlagen und die Deutschen knechten sollte, hatte zur Voraussetzung, dass die Goyim-Staaten England, Frankreich, Italien, Belgien und Serbien und Russland siegten. Aller dieser Staaten waren sich die unsichtbaren Väter auch nach einem für sie siegreichen Krieg völlig sicher. Sie brauchten keine Erschwernisse für die Gründung der geplanten Weltrepublik von ihnen durch Erwachen des Volksbewusstseins zu befürchten. Nur in Russland war noch eine Überraschung möglich. Ein siegreiches, zaristisch-orthodoxes Russland konnte trotz aller bisherigen Vorbeugungsmaßnahmen doch noch seine eigenen Wege zu gehen versuchen. Dem hieß es vorsichtig, ein für allemal vorzubauen. Einmal durch die weitere Förderung der geheimen Revolutionsvorbereitung im Sinne Ascher-Ginzbergs und der Beschlüsse der Arbeiterinternationalen, zuletzt im Othello-Palast in der Bredgaten zu Kopenhagen. Das andere Mal durch Stärkung der freimaurerischen Organisation von Paris aus. Diese hatte schon 1906 eingesetzt. Die Loge Le Renovateurs, die Erneuerer, des Großorients in Frankreich war der Mittelpunkt der Freimaurer russischer Staatszugehörigkeit, wie es die Loge Art et Travail für die Arbeiter der Arbeiterinternationalen war. Sie standen also sogar in der gleichen Bruderkette der gleichen Großloge, die für jeden Verschwörungszweig eine besondere Tochterloge hatte. Der Meister vom Stuhl der Loge Les Renovateurs war zugleich mit Bruder Boley der Organisator der Freimaurerei in Russland selbst. Er war schon 1906 in Russland gewesen und hatte dort gearbeitet. Bald darauf reiste er wieder mit Bruder Boley zusammen nach Russland. Deutsche Freimaurer in Berlin verschafften diesen Brüdern die Möglichkeit, die russische Grenze ungestört zu überschreiten und Russland ohne Schwierigkeiten zu bereisen. Die Arbeit war erfolgreich. Trotz aller Verbote entstanden geheime Logen in Russland. Einer der französischen Brüder-Logengründer sagt, Zitat, »Wenn der Zar die Liste der Freimaurer sehen könnte, so würde er darunter sehr viele Namen von Persönlichkeiten finden, die ihm nahestehen. Um den Thron bestand sogar eine Art von okkulter Polizei, die aus Freimaurern gebildet war.« Zitat Ende. Am heiligen Yahweh-Tag, den 20.10.1910, wurde Bruder Boley in Paris als Organisator der Logen in Russland gefeiert. Zitat, die Geschichte wird sagen, so führte der Festredner aus, dass Sie, Bruder Boley, es waren, der symbolische Bauhütten an der Neva und am Kreml errichtete. Zitat Ende.